Gottfried Leibniz. Ja. Entschuldigung. Irgendwas mal mit Leibniz-Kuchen zu tun? Mit Leibniz-Butterkeks? Ja, genau. Ja, also ich meine, tatsächlich. Really? Ja, ich meine, die meisten Deutschen heutzutage werden wahrscheinlich unter Leibniz erstmal den Butterkeks kennen. Aber tatsächlich ist der Keks nach Leibniz benannt. Ja. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, vielleicht hat er ihn sogar erfunden. Nein. Leibniz war wirklich, das war so ein Tausendsasser, ja. Der letzte Universalgelehrte, den es gab. Für mich vielleicht so mit der größte deutsche Geist, also der größte Geist, den es je hier in Deutschland gegeben hat, vielleicht sogar in Europa, so. Also wirklich von Weltrang, ja. Und vielleicht hat er sogar Kekse gebacken mit Erfolg. Ja. Also auf jeden Fall besteht da eine Verbindung so. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ob er selber den Keks erfunden hat oder ob man ihm zu Ehren diesen Keks dann gemacht hat. Aber Martin, auf jeden Fall der Name, der ist ihm zu Ehren. Ja. Ich meine, da sollte man vielleicht nochmal genauer auch sich diese Zähne bei diesem Leibniz-Keks mal angucken. Vielleicht hat er da irgendwas kodiert, weißt du, so ein Binärcode eingebaut oder sowas. Welches geheimes Wissen oder sowas von Leibniz da via Keks irgendwie transportiert wird. Würde mich nicht wundern. Habe ich nicht genau gemacht. Als Kind habe ich schon öfter mal die Zähne gezählt. Ich habe auch irgendwann mal da was drüber gelesen, so. Dass nicht alles nur zufällig ist, die Anzahl der Zähne und so. Aber das ist schon so lange her, ich kann mich da nicht mehr erinnern, ja. Ja, aber Leibniz. An den sollten wir wirklich erinnern. Der ist am Montag vor 300 Jahren ist der gestorben. Aha. Und deswegen ist vielleicht jetzt heute mal ein guter Tag, uns an den zu erinnern, weil geboren in Leipzig. Geboren in Leipzig, gestorben in Hannover. Ja, genau, geboren in Leipzig, richtig, das ist das Geburtshaus. Aber Hannover ist so die Stadt, wo er die meiste Zeit gewirkt hat. Interessanterweise bei der Familie, du musstest da früher als Philosoph oder so, du hast ja irgendein Mäzen gebraucht, ja. Also an dessen Hofe du halt da wirken kannst. Das hat er kein Brot verdient, so, ja. Und es war bei allen Philosophen, Künstlern, Dichtern und so, die waren immer dann am Kreise von irgendeinem Hof. Und der war hier zu Hofe von dieser Familie, Haus Hannover, die Welfen-Familie. Welfen, Gelfi hießen sie in Italienisch, ja, alten Connections so. Aha. Und tatsächlich war er zu der Zeit am Hofe, wo dann einer aus dieser Familie dann nach England gegangen ist und dann dort den englischen Thron bestiegen hat. Und bis heute ist es diese Familie, die in England eigentlich regiert. Der heißt noch nicht Windsor. Es ist ja erst dann, haben sie sich ja später dazu geholt. Zeit des Ersten Weltkriegs wollten sie dann eher so ein bisschen englisch klingen. Ne? Ja, ist wirklich so. Aus Propagandagründen. Hat sich ja nicht gut gemacht. Weißt du, du startest einen Weltkrieg gegen hier Millionen von Deutschen so. Und die Leute ziehen zu Millionen in die Schlachtfelder. Und weißt du, dieser Kriegswahnsinn, Erster Weltkrieg, diese Schlachten. Und dein eigenes Königshaus heißt halt wie irgendwelche deutsche Städte. Sachsen, Coburg, Gotha und so, weißt du? Ich meine, das geht halt leider von dich aus, haben sich Windsor dann genannt. Ja. Also interessant, es steht hier, ist das der Leibniz, der hat die alte Nikolaischule in Leipzig 6 Jahre besucht. Ja, so für die Leute, die mal ein bisschen auf Nostalgie stehen, ne? Wenn man das mal wissen will. Aber ich habe mal noch nichts mal von den Keks gefunden. Aber es scheint hier, also die ganzen Denkmale, die haben hier auch eine an die Universität in Leipzig mal, eine Leibniz-Denkmal, ganz groß. Und ja, in Hannover gibt es auch mal hier so ein Bustier, so wie bei Caesar und so ein Scheiß. Ne? Also der Leibniz kenne ich. Ich habe mal immer als erstes an die Keks gedacht. Ich dachte, dass Franco kommt mal mit irgendwas hier so. Heute ist der Geburtstag, so wie der Typ, der die Espresso-Maschine mal entwickelt hat. der Erfinder des Leibniz-Keks und sowas. Halt. Ja, genau. Muss man heute gedenken, einer der größten Deutschen. Weißt du? Leibniz-Butterkeks und so. Good stuff. Well, anyway. Nein, er war wirklich der war ein großartiger Mann. Also ich meine, der war wirklich ein Universalgelehrter. Ja. Vielleicht der Letzte, den es gab. In der Zeit, die auch total spannend war. Also der ist geboren direkt nach dem 30-jährigen Krieg, als wirklich das Land ja im totalen Elend war und in Trümmern und Hunger und so weiter. Und der ist geboren in der Zeit, die man die Aufklärung nennt. Aha. Und das ist genau die Zeit, wo die moderne Wissenschaft entstanden ist. Das, was wir heute als Wissenschaft erkennen. Die Weichenstellung, was Wissenschaft ist, wurden damals gestellt. Und Leibniz ist einer der ganz großen Namen aus dieser Zeit. Mhm. Und die anderen beiden Großen, mit denen er auch in im Kontrast stand. Es sind Isaac Newton. Oh, really? Okay. Und Voltaire, also aus Frankreich. Okay, okay. Und Leibniz war ein Philosoph der Freiheit. Und wenn sich Leibniz Ideen damals durchgesetzt hätten, hätten wir heute vielleicht eine andere Wissenschaft. Die newtonsche Wissenschaft, die war eher so auf reinen Materialismus dann ausgelegt, während Leibniz auch immer Raum offen gelassen hat für das Spirituelle, für das Mystische, also für das innere Erleben auch, ja. Mhm. Und das ist eine Weiche gestellt worden damals, ja. Und wenn man mehr Leibniz gefolgt hätte, und in seiner Zeit war der groß, also der hatte Korrespondenzen mit angeblich 1000 Leuten in ganz Europa, der stand in Schriftkontakt, der ein riesen Netzwerk aufgebaut, so. Aber es kam dann wirklich zu so einer Rivalität von zwei grundsätzlich sich gegenüberstehenden Schulen. Die Newtonsche Schule und Leibniz. Und letztens hat die Newtonsche Schule sich durchgesetzt. Und die hat dann die Parameter halt gegründet, die heute unsere Wissenschaft noch ausmachen. Ja. Und das ist ein Thema, was wir ja öfter hier schon hatten, Alex. Also auch, dass Wissenschaft oder auch dann dementsprechend Technologie auch anders sein kann. Yeah. Ja. Yeah. Und dass sich vielleicht sogar sowas in Black Projects und so weiter auch manifestiert. Well, und da war schon so eine Weichenstellung. Und wie die moderne Wissenschaft, welche Richtung es hätte gehen können. Ne? Well, meine Frage ist, dass Philosoph, Mathematiker, Diplomat, Historiker, politischer Berater der frühen Aufklärung. Meine Frage ist das, warum zum Beispiel würden wir, oder warum wissen, weiß ich mal von denen gar nicht, ist da irgendwelche Weltgeschichten, was er mal gebracht hat, das eventuell international mal anerkannt sind oder so? Ja, ja, der Mann ist extrem wichtig. Also auch, du hast ja schon vorgelesen, er hat eben ganz viele Talente. Ja, ja, genau. Aber am bedeutendsten ist er wahrscheinlich für unsere moderne Welt als Mathematiker. Ja. Okay. Er hat die Infinitesimalrechnung erfunden. Aha. Integralrechnung, Calculus auf Englisch. Okay. Calculus, ja. Yeah. Stochastik. Also das ist ein ganzes Mathematikfeld eigentlich, was der aufgemacht hat. Wait a second. Wie ist das möglich, dass er Calculus mal entdeckt hat oder zusammengestellt hat? Wenn wir schon das mal für 2000 Jahre mal mit die Astrolabien machen können. Ja, Alex, das ist auf jeden Fall eine super Frage. Wie geht das denn? Das ist eine sehr gute Frage, Alex. Lass uns nur noch festhalten, also er hat diese Art Rechenart erfunden. Ne? Und gleichzeitig hat allerdings auch dieser Isaac Newton hat auch diese Rechenart erfunden, Calculus. Und dann gab es dann schon zu deren Lebzeiten so eine Art Streit. Wer hat das wirklich zuerst erfunden gehabt, ja? Und es ist bis heute nicht wirklich klar. Ich halte es auch für gut möglich, dass die es halt beide irgendwie halt entdeckt haben, diese Idee, und dass jetzt nicht einer vom anderen geklaut hat, ja? Aber es kam eben damals schon zu einem riesen Streit darum, der berühmte dieser Calculus-Streit. Wer hat das erfunden, ja? Ja, aber siehst du, da sind wir mal schon wieder mal. Das weicht uns gleich hin zu dem Thema. Ist das, was ist mal mit dieser Geheimtechnologie? Ja, interessant ist jetzt in dem Zusammenhang, ich habe das jetzt die letzten Tage nicht mehr gefunden, aber ich habe irgendwie so vor, das ist bestimmt schon ein Jahr her oder so, da hat irgendwo mal Joseph Farrell, den ich schon ein paar Mal empfohlen habe, yeah, Joseph klar. Farrell, Autor von mehreren Büchern und ein richtig, richtig guter Researcher. Ja. Der hat, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mich erinnere, der hat auch genau darüber gesprochen. Er hat über diesen Wissenschaftsstreit gesprochen, bei der Gründungszeitalter der Wissenschaft, Zeitalter der Vernunft, Aufklärung, wo das losging. Dass es dort schon zu so einer Weichenstellung kam, eben entweder Leibniz wäre ein Weg gewesen, und den anderen Weg, den man gegangen ist, ist Newton. Ja. Mhm. Und als er so darüber gesprochen hat, hat er unter anderem auch diesen Streit über diese Entdeckung von der Infinitesimalrechnung, ja, das ist ein verdammtes Wort. Der Infinitesimalrechnung. Ja, okay, was und was er messt man damit? Ja, das ist, boah, frag mich jetzt nicht. Ich meine, wir haben das alle ja auch in der Schule gelernt, ja. Aber ich habe es damals schon nicht so richtig kapiert. So, Mathe ist nie meine Stärke, aber es ist so, sozusagen es ist die Grundlage für all diese großen Rechenoperationen, die du in der modernen Physik brauchst. Es ist halt dieses Ableiten. Du kannst also immer infinite, heißt ja unendlich. Du kannst also Rechnung mit immer unendlich kleiner werdenden Fragmenten machen. Verstehe. Ich will mich jetzt nicht weiter verstricken, ja. Aber was Joseph Farrell gesagt hat, Joseph Farrell hat gesagt, dass sowohl Newton als auch der Leibniz und Farrell hat gesagt, so auch der Voltaire auch, dass die alle drei gesagt haben oder irgendwo mal geschrieben haben, dass sie tatsächlich antike Vorläufer hatten für diese Rechnung. Und das ist wirklich interessant, weil das dann nämlich auch wieder so ein Thema betrifft, was wir schon öfter hatten, so Wissenstransfer aus vielleicht ganz alten Zeiten, ja. der dann irgendwann auch in Europa angekommen ist, eben in der Zeit ab Renaissance und nochmal 100 Jahre später ist es dann vielleicht auch in Nordeuropa angekommen, also dann England, Deutschland und so. Ja. Ja, und das ist das Wissen, was wir nicht erfahren dürfen, dass diese Motherfuckers, die sich mal als Eliten nennen, wissen, wie es funktioniert. Was? Das sind die Fragen, wo sie das her haben. Ja. Jemals so Leibniz. Leibniz ist einer eine optimistische Weltsicht hat. Ja? Leibniz ist jemand, der spricht in seiner Philosophie davon, so ähnlichen Stuff, wie wir auch sagen. Ja, das ist echt interessant. Leibniz sagt, der Mensch ist beseelt. Und es ist auch alles miteinander verbunden. Und alles miteinander strebt auch immer zu einer Harmonie. Das ist zwar dynamisch, das verändert sich permanent, aber es strebt immer, die Natur strebt immer zu einer gewissen Harmonie. Das ist, was der Leibniz sagte. Echt? Ja, und im Gegensatz ist halt die Schule, die dann unsere Wissenschaft begründet hat, und das ist eben zunächst mal die englische Wissenschaft, die auf Newton basiert, die geht eben davon aus, dass halt alles rein materialistisch ist, dass all diese Sachen wie Seele oder sowas, da alles Metaphysische zu trennen ist von der Wissenschaft, dass das nichts miteinander zu tun hat. Und wenn sie es trennen, das ist das Nächste, so einer wie Newton sagt nicht, dass alles metaphysisch irgendwie nur Bullshit ist. Das sagt er überhaupt nicht. Im Gegensatz, Newton, der war selber noch Alchemist auch. Der hat die meiste Zeit seines Lebens hat er nicht irgendwie mit Gravitation gemacht, sondern war Alchemist. Aber der war auch Freimaurer. Ja, das Ding ist, der Newton und dann die ganzen nachfolgenden Philosophen und Wissenschaftler, die das dann so richtig fest etabliert haben, es geht bis in unsere Zeit. Deren Idee war das Trennen von metaphysischen, also von eigenen Erfahrungen, die du auch machst als Mensch, von auch die Reise ins Innere, in deine eigene Psyche rein, all diese Dinge, das alles trennen. Und Wissenschaft darf nur sein, was halt rein materialistisch ist und dann wiederholbar, beweisbar, zerlegbar, bis in kleinste Teile wieder zusammenfügbar irgendwie. Und gleichzeitig hat aber der Newton schon dieses Metaphysische gesehen, aber er hat es eben getrennt von der Wissenschaft. Und dann das Metaphysische in die Geheimlehre gebracht. Und da sind wir eben bei dieser Geschichte mit Freimaurerei und so. Das ist eben wo Newton und all die dem dann gefolgt sind, wo die dieses Metaphysische reinpacken dann in die Freimaurerei. Aber fernhalten von den Universitäten und den wirklichen Lehren, so die halt so laufen, was man Wissenschaft nennt. Leibniz hat genau das Gegenteil gemacht. Leibniz hat gesagt, das muss, also das gehört zusammen. Und das ist, was wir auch immer wieder sagen, so, was würde da für eine Wissenschaft rauskommen, wenn die Wissenschaft nicht getrennt ist vom Spirituellen, selbst von Mystik, ja? Wenn diese Dinge zusammengehören, wenn Philosophie und Wissenschaft zusammen sind und nicht getrennt sind, ne? Dann würden sich ganz andere Technologien entwickeln. Und das ist auch so, vielleicht so der Weg, den Leute wie Schauberger noch im 20. Jahrhundert gegangen sind. Ne? Das ist ja eben so ein bisschen auch ein anderer Weg eben dann von dieser englisch dominierten Wissenschaftsdoktrin. Ja, du kannst mal solche Leute so denn sicherlich nennen, so wie Tesla ist auch mal jemand. Genau, aber, das ist eine andere Herangehensweise You know something, Frank, wir haben mal darüber gesprochen, als wir über das Christentum gesprochen haben. Weißt du noch, wo ich gesagt habe, dass die Bibliothek im Vatikan zugemacht worden ist zum ersten Mal nach 500 Jahren? Und Leute, die tatsächlich das Vatikanbibliothek besucht haben, unter anderem war Tesla. Und nachdem, dass er das mal besucht hat, hat er diese Tesla-Coil mal zusammengestellt. Und da sind wir schon wieder bei das, was wir darüber gesprochen haben, verbotene oder geheim Technologien, Informationen und so weiter und so fort. Und das bringt uns mal gleich wieder in diesen Kreisschluss. Der Leibniz hat ein großes Buch geschrieben. Der hat extrem viel geschrieben. Angeblich ist der Nachlass von Leibniz sollen über 100.000 Seiten Papier sein, beidseitig beschriftet, alles handgeschrieben, alles total chaotisch, wo auf einem Blatt Papier sich da die verschiedensten Dinge finden. Das ist irgendwo eine mathematische Formel und dann daneben irgendein philosophischer Gedanke und dann am Rand von dem Papier steht irgendwie die Einkaufsliste für heute, was er vom Markt mitbringen soll, so, ja. Also wirklich so, also stehen dann so drei Hühnerkeulen oder sowas, ja. Alles totales Chaos. Ja, da ich wirklich nur ein richtiges Buch geschrieben. Das ist die Theodizee oder so heißt das. Und da geht es um die Theodizeenfrage. Das ist eigentlich so eine ganz alte Frage aus der Theologie und die Frage ist ganz einfach, die hat sich vielleicht viele von euch gestellt. Wenn denn Gott allmächtig ist, ja, und Gott auch gut ist, so wie es halt der liebe Gott, wie es halt so in der Bibel ist, wenn dem so ist, Wie kommt denn dann das Böse in die Welt? Wieso gibt's Krankheiten? Wieso gibt's Hunger? Wieso gibt's überhaupt den Tod, Vergänglichkeit und so? Wie kann das sein? Wenn Gott allmächtig ist, wie kann dann sowas kommen? Das ist die Theodizeenfrage. Damit haben sich schon Leute ewig rumgeschlagen, das irgendwie dafür Gründe zu finden. Und es gibt im Grunde genommen in unserer westlichen Tradition gibt's da drei Möglichkeiten, ne? Eine ist die, wie sie auch Leibniz hatte. Das ist die Theodizeen des Totalisten. Der Totalist sagt, das Böse ist nur ein Aspekt im Ganzen. Aber im Ganzen ist es immer auch in Harmonie. Also es gehört halt einfach dazu, ja, würde der sagen. Im Ganzen ist es Schönheit. Das ist wie wenn du ein Gemälde anschaust, ein Riesengemälde. Im Ganzen ist es total schön, aber es mag da vielleicht Details geben, die auch ganz hässlich sind. In dem Bild, aber das Ganze, aber sie tragen dann auch dazu bei für die Gesamtharmonie. Ja. Das ist halt einfach Teil des Großen und Ganzen und das Große und Ganze strebt aber auch immer nach Harmonie und man muss es halt einfach hinnehmen, dass auch diese Dinge halt passieren, also dass halt Verletzungen gibt und Krankheiten und aber eben der Totalist würde auch immer sagen, aber du kannst auch eben heilen, also das ist ja auch nicht starr, sondern es ist immer in Dynamik, ja. Dann gibt's noch die manichäische Tradition, das geht bis zurück auf Manichäismus, eine ganz alte Religion auch. Und das ist im Grunde so ein dualistisches Weltbild. Da ist die Idee, dass es zwei Götter gibt. Es gibt den guten Gott und es gibt den bösen Gott. Und die sind gleich stark. Die sind gleich stark. Und die kämpfen halt die ganze Zeit miteinander. Bisschen wie so das Yin und Yang Symbol. Das ist manichäisch. Ja, ja, ja. Ja, schwarz und weiß, die kämpfen immer gegeneinander. Mal ist eine größer, mal das andere. Hm. Aber niemals kann das eine das andere bezwingen. Es ist immer schwarz-weiß. Das ist, ja. Im Grunde genommen so wie vielleicht Star Wars oder sowas. Weißt du? Es geht in alle Ewigkeiten, gibt es immer den Kampf. Ja, das ist so. Ja, okay. Und mal sind die einen stärker, da ist das Imperium stark und dann gibt es wieder das andere. Aber es ist Yin-Yang, Manichismus, ja, gut, böse, immer das Gleiche so, ja. Hm. Und die dritte Variante, wie man diese Theodizee-Frage löst, ist das die christliche Erklärung. Ja. Und die ist eigentlich die heftigste. Denn die christliche Erklärung sagt, das Böse ist deshalb auf dieser Welt, weil es die Ursünde des Menschen gab. Was die Ursünde gab. Die Ursünde war, wo die Schlange im Garten Eden hier Eva dazu verführt, von dem Apfel zu beißen. So. Ja. Und deswegen ist das Böse in der Welt. Da wird also die Schuld direkt auf den Menschen abgeladen, ist Ursünde. Und hey, wenn du halt als Mensch geboren bist, egal, weißt du, du bist dann schon Schuldner. Ja, ja. Und wenn man dieses Bild aufgreift, so, also der Baum der Erkenntnis ist es ja. Ja. Und das ist die Frucht, wenn du diesen Apfel isst, dann bekommst du das Bewusstsein über was ist richtig und was ist falsch, was ist gut und böse. Das ist der Baum der Erkenntnis. Man könnte auch sagen Gnosis, das ist Gnostik. Ja. Ja? Und die Gnostiker, die haben eben immer schon zu dem Apfel gegriffen und reingebissen. Und das ist, was Leibniz ist. Leibniz ist der sagt, beiß rein in den Apfel. Yeah. Beiß rein, stell die Fragen. erkenne und bilde deinen Geist und beschäftige dich auch mit Schönheit und mit Harmonie und so. Und das führt dich weiter so. Das entwickelt den Menschen dann, ne? Während eben die andere Weltsicht ist halt, beiß nicht in den Apfel rein. Oder heute würde man wahrscheinlich eher sagen, so das Matrix-like, blaue Pille oder rote Pille? Ja, genau. Das ist im Grunde genommen dieselbe Frage so. Beißt du rein in den Apfel oder nicht? Blaue oder rote Pille? Ja. Und Leibniz ist der ihm gesagt hat, beiß rein. Nimm sie. Denn in seiner Philosophie ist das Beschäftigen mit Wissen, das Entwickeln des Geistes. Und damit meint er auch nicht nur jetzt so das Hirn, jetzt so, sondern auch eben Kunst, Kreativität, Schönheit, Musik, you name it. Mathematik, alles. Wenn wir den Geist entfalten, kommen wir dadurch, also verbessern wir den Menschen, verbessern wir die Welt. Ja. Während die andere Seite ist halt eher, beiß nicht rein, denk über solche Dinge nicht nach, bleib dumm, sozusagen. Ja. Das ist genau das, was den Menschen niedrig hält. Das, was den Menschen tief hält, runterhält. Ja. Leibniz ist eher einer von denen, man könnte sogar sagen, ein luziferischer Philosoph, weil er eben gesagt hat, beiß rein in den Apfel. Ja. Komm zur Erkenntnis und die Erkenntnis wird dich besser machen so, ja, und wird dich halt entwickeln als Mensch. Ja. Und deswegen hat er eine grundsätzlich optimistische Weltsicht auch. Und das, obwohl er da in dieser schweren Zeit geboren wurde, kurz nach dem 30-jährigen Krieg. Ja. Aber er hat das eine optimistische Weltsicht, die er auch aus seinem Herzen zieht, weil er ist eben nicht nur Kopf, er ist auch Herz und sagt auch genau das. Ja, das es geht um diese gesamte, also ganzheitliche Weltsicht. Und das ist wirklich großartig. Leibniz ist voller Optimismus und lässt auch Platz für Optimismus. Und von ihm kommt zum Beispiel auch dieses berühmte Bonmot, was man schon oft gehört hat, die beste aller Welten, the best of all possible worlds. Das ist ein Zitat von Leibniz. Leibniz hat gesagt, das hier ist die beste aller möglichen Welten. Weil sie die Möglichkeit hat, sich zu verändern. Weil sie das Potenzial hat, besser zu werden. Weil wir lernen können. Ja. Yeah. Er ist einer von denen, die gestehen den Menschen zu, wir können lernen. Wir können uns verbessern. Wir können weiterkommen. Im Gegensatz zu denen, die den Menschen so wie der Großinquisitor sehen. Ey, der Mensch ist halt nur Vieh. Der Mensch ist halt Low-Life-Scum. Wer hat das gesagt nochmal? Der McCain. Ja, yeah, der McCain. Yeah, John McCain. Oder so wie der Gabriel da in Davos vor ein, zwei Jahren über die Leute gesprochen hat. Ach, diese Demonstranten in Berlin. Die Deutsche greifen immer gerne mal zum Lenkrad. Das ist dieses Niederhalten von Menschen. Weißt du? Der Mensch ist dumm, der Mensch ist Herde. Leibniz ist das Gegenteil. Leibniz ist die Chance auf Freiheit. Und zwar für jeden Einzelnen, weil ein weiteres von seinen grundsätzlichen Ideen ist die Einheit in der Vielfalt. Well, aber nicht nur, interessanterweise, Frank, ist, dass ich, während du das mal erzählt hast, ich habe mal hier auf seiner Wikipedia-Seite mal so ein bisschen mal nachgeforscht und der hat auch mal mit tagtägliches Leben zu tun, ne? Das haut mich mal weg hier, ne? Einige seiner Forschungsergebnisse und in Initiative waren zum Beispiel Pläne für ein Unterseeboot. Ja, Alex, das nicht, ist wieder nicht nur das. Ja, weil wir kennen das von Da Vinci. Ja. Und was haben wir bei Da Vinci für einen Verdacht gehabt, Alex? Ja, haben wir den immer noch? Ja. Das sind alte Ideen, die auf einmal, die haben das in Schriften gesehen. Leute wie Da Vinci und auch Leibniz, weil die auch da bei Hofe waren. Die waren halt da, wo diese Schriften, die man, was weiß ich, von Zeiten der Kreuzzüge geraubt hat oder dann später, als die Osmanen dann Konstantinopel eingenommen haben. Dann ist dieses alte, antike Wissen, was in Konstantinopel lag, was vorher noch in der Bücherei von Alexandria war und was vielleicht noch älter ist, was vielleicht eben vorsintflutlich ist, weiß aus irgendeiner freaking Atlantis-Zivilisation. Teile von diesem Wissen haben die gelesen und da haben die dann ihre Ideen gehabt und gesagt, hey, ich könnte noch ein Unterseeboot bauen und so. Ja, well, es geht weiter. Zum Beispiel hier, Verbesserung der Technik von Türschlössern. How about that, no? Gerät zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit. Ja, diese ganzen Wissenschaften. Und das ist, wo die Wissenschaften auf einmal aufgekommen sind. Ne? Rat an Ärzte zur regelmäßigen Fiebermessung. Medizin, ja. Also schon interessant. Beweis für das Unbewusste des Menschen. Ist auch so eine Sache von ihm, ne? Also. Ja, Psychologie. Der Mann war seiner Zeit in so vielen Dingen voraus. Und das Krasse ist, wir wissen noch nicht mal ansatzweise wirklich das Gesamtwerk von Leibniz. Das ist auch so interessant. Zum einen, weil er eben so ein chaotischer Typ auch war und eben gar nicht so viel dann wirklich veröffentlicht hat. Er hat irgendwann mal erzählt, so, wenn er morgens aufwacht, dann kommen ihm schon so viele Gedanken. Also auch gute Gedanken, edle Gedanken, Erkenntnisse, so Mathematik, auf einmal, da versteht er irgendwas. Oder auch so philosophische Gedanken, weil er wacht morgens auf und versteht irgendwas. Und er hat gemeint, das sind dann so viele Gedanken, dass er den ganzen restlichen Tag nicht mehr hinterherkommt, diese Gedanken zu entfalten, also die dann wachsen zu lassen. So. Weil das ist eben, was er immer sagt, es ist immer diese Veränderung auch. Die Dinge können sich entfalten, können wachsen, können groß werden. Einzelne Gedanken können das, Menschen können das, die ganze Menschheit kann das. Ja, so, solche Dinge passieren mir auch mal. Ich stehe morgens auf. Das sind auch solche Tage, Alex? Ja, ich stehe morgens auf und ich stelle fest, dass ich noch lebe. Der sogenannte Mental Day. Heute genau. Übrigens auch, ja. Ich meine, ich weiß ja nicht, woher das in Deutschland das hört, aber wir senden aus Sachsen und hier ist heute eigentlich Feiertag, wisst ihr das? Ja. Bei uns ist heute Buß- und Betttag. Ja, ich war auch den ganzen Tag im Bett. Ja, ich habe mal gestern gesoffen, bin mit dem Bus nach Hause gefahren und dann habe ich mich ins Bett gelagt. Büßen oder betten? Ey. Ich habe mich zu büßen, ich habe mich gebettet heute. Naja, ich habe gestern Nacht gearbeitet, muss mich heute nicht betten. Ja, Betttag. Ja. Nee, das ist wirklich wahr, das passt ja auch so gut her, weil hier jemand wie Leibniz, der hatte eben nichts zu büßen. Der hatte eben diesen Film, den wir immer wieder hier auch ansprechen, immer wieder kritisieren, weißt du, so, wo der Mensch klein gehalten wird. Der Mensch wird als Schuldner gesehen, steht in irgendeiner Schuld. Das hat Leibniz komplett aufgelöst. Ja. Also das ist nicht wahr. Also ich meine, wir sind frei. Wir sind vielfältig und es sind in der Vielfalt sind wir verbunden miteinander und das strebt immer zur Harmonie. Und wenn wir uns mit den schönen, erhabenen Dingen beschäftigen und unseren Geist befreien, heute nennen wir es halt Free Your Mind. Das ist, was Leibniz gemeint hat. Free Your Mind. Wenn wir das machen, dann bringt uns das weiter. Dann entwickelt sich was. Und da besteht ganz viel Optimismus drin. Diese Welt können wir jetzt, das ist das Paradies. Das ist die beste aller Welten. Ich würde sogar sagen, es ist die einzige Welt. Zumindest für uns. Das ist, um was es geht. Und Leibniz hat dann immer hochgehoben. Ja? Und er hat dann auch tatsächlich, als er dann gestorben ist, und das war 1716, also ich meine, das ist schon noch eine Zeit, weißt du, da war jeder Christ und so. Da sind hier 40 Jahre vor Leibniz ist noch in Italien Giordano Bruno auf den Scheiterhaufen gewandert. Ja? Man hat ihm dann, als er im Sterben lag, ist dann der Priester gekommen so und Leibniz hat die Sterbesakramente verweigert. Really? Hat den Priester soll wieder gehen. Weil er hat gesagt, und das waren dann mit seine letzten Worte, er hat gesagt, ich habe niemandem Unrecht getan. Ich habe niemandem Unrecht getan. Das ist es. Ich schulde dir niemandem was. Das ist, was er gesagt hat. Ich brauche deine Sakramente nicht für irgendeinen Gott, weil ich schulde dem Gott nichts. Wenn, dann geht es immer nur um Menschen. Und da bin ich mit den Menschen rein. Ich habe niemals Unrechtes getan. Ich brauche jetzt hier nichts büßen. Heute zum Buß und Bußtag. Ja? Er hat ihm nichts zu büßen. Tja. Und ich meine, wir alle sind Menschen. Im Laufe eines Lebens machen wir alle mal auch Fehler und schaden mal jemanden, tun jemandem weh. Und da lädt man sich dann eine Schuld auf. Und die kann man auch wieder entschuldigen. Ja? Da muss man halt um Entschuldigung bitten, mit demjenigen halt sprechen und sagen, ey, sorry, ich hab dir da wehgetan, ich hab dich gelogen, ich hab Scheiße gemacht, was auch immer. Kennen wir alle. Ja? Wir sind immer Menschen so. Das kann man aber entschulden. Aber wir haben keine Schuld irgendwie irgendwelchen Göttern oder gar irgendwelchen Aliens gegenüber, die uns gemacht haben sollen. Ne? Das ist, was Leibniz eben auch, dieser große Schritt, den er gemacht hat, warum er eben ein Rebell auch war jetzt für die Kirche. So Leute wie ihn, ich meine, er hat da in Hannover gelebt und da war es relativ liberal, aber in manchen anderen Teilen von Europa hätte man ihn vielleicht auch noch auf den Scheiterhaufen gesteckt. Für diese Aussagen so, ja. Aber gleichzeitig ist er auch eben ein Rebell von dieser neu aufkommenden Wissenschaft, die jetzt gekommen ist, die eben Newton am Start hat. Newton und noch viel mehr dann sein Nachfolger, auch zeitlich ein bisschen so, Voltaire, hat dann Leibniz wirklich, also fast schon ein Krieg gegen Leibniz gefahren, auch nachdem Leibniz schon tot war, um dieses Leibnizsche Wissen nicht aufkommen zu lassen. Sondern um eher so eine rein materialistische, empirische Wissenschaft zu etablieren, ne? Und wo es auch darum geht, dass der Einzelne gar nicht die großen Fragen stellt. Du musst das alles gar nicht wissen. Du sollst nur funktionieren. Das ist so, was dann da gekommen ist. Well, und das, Alex, genau, weil du gefragt hattest, Warum weiß man denn so wenig über Leibniz? Das ist vielleicht ein Grund, warum wir so wenig eigentlich über diesen Mann wissen, obwohl er so ein großer Geist war. Meine Frage ist, okay, wir wissen, dass Newton mal eine Freimaurer war. Was ist mal mit dieser Franzose, Voltaire? War der auch in irgendwelcher Loge oder sowas? Das weiß ich nicht. Das weiß ich selbst bei Leibniz nicht. Und ich meine, das würde mich jetzt theoretisch auch gar nicht jetzt überraschen oder total umhauen, weil in dieser Zeit, wo war Leibniz, das halt relativ stark. Leibniz ist besagt, dass er ist lutherisch. Lutherisch, naja, das ist halt evangelisch, also das ist einfach evangelisch Konfession. Christen waren damals alle. Aber er hat sich da eben freigemacht davon, ne? Weil er hat niemandem Unrecht getan, wie er sagt. Ja. Er schuldet niemandem was, er braucht kein Sakrament. Also so sehr, sehr, sehr interessanter Mann, weil der hat auch diese Staffel Walzenprinzip erfunden, was mal in seinem Rechner mal benutzt worden ist, ne? Ja, er war auch Erfinder, er hat eine Rechenmaschine erfunden, so mit Zahnrädern und so. Genau. So das erste Ding, was nicht nur Plus und Minus machen konnte, das hat die vor ihm schon einer erfunden. Ich glaube, der Pascal, irgendein Franzose oder so. Und sondern er hat eine Maschine erfunden, die auch mal und geteilt rechnen kann. Wie nennt man das dann? Multiplikation und Division. Multiplication and Division, ja. Genau. Das konnte er dann seine Maschine auch schon. Was auch mal interessant ist, ist, dass, schau mal das hier an. Der hat auch Nutzung des Windes bei den Grubenentwässerungen in Oberharzer Bergbau. Also ich habe in Goslar gewohnt und ich weiß, dass da Silber wie sagt man, gemint worden ist. Abgebaut, ja. Abgebaut und natürlich auch mal in Clausthal-Zellerfeld, da hast du mal auch mal dort Bergbau und alles drum und dran gehabt. Ideal. Ne? Zu der Zeit natürlich, das war der Sommerresidenz von Barbarossa und Löwenherz gewesen. Goslar und Silber. Ja, und das ist eben auch so, er ist auch ein praktischer Mann halt gewesen, eben Erfinder. Ich meine, hier Bergbau, das ist natürlich essentiell wichtig, diese Frage Frischluft in den Schächten. Und je besser du es organisierst, desto tiefer konnte man da noch eindringen in den Berg. Der Mann war in ganz vielen Dingen ein praktischer Typ auch. Mhm. Der hat diese Rechenmaschine erfunden. Er hat auch den Binärcode entdeckt. Also das ist was so die Grundlage ist von der ganzen Kybernetik, von unseren Computern heute. Ja. Also dieses 0-1, diese Geschichte Binärcode. Das kommt auch geht auch auf Leibniz zurück. Ja, ist auch interessant. Hier ist ein Zitat von Leibniz über seine Rechnenmaschine oder Rechner. Ne? Er sagt, es ist unwürdig, die Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtischen Rechenarbeiten zu verschwenden, weil bei Einsatz einer Maschine auch der einfältigste die Ergebnisse sicher hinschreiben kann. Ja, altdeutsch ist das, oder? So ein bisschen, ja, das ist 300 Jahre her, das hat nur ein bisschen anders gesprochen. Ja. Aber er war eben auch, wie es ja auch irgendwo aufgetaucht ist, er war auch Diplomat. Ja. Er war Diplomat und er war auch da, er hat eine Mission gehabt, die hat ihn, glaube ich, an den englischen Hof geführt oder was der französische, weiß ich nicht mehr genau, an einen von diesen Königshofen im Ausland. Ja. Und da wollte der König, wollte halt irgendeinen Krieg starten, so wie es halt damals war. Und Leibniz hat ihn versucht abzubringen und hat ihm ein anderes Kriegsziel vorgeschlagen, was eben außerhalb von Europa lag. Also dann lieber doch dahin so. Dem lag auch immer der Frieden in Europa im Herzen. Ich meine, er kommt aus dieser Zeit nach dem 30-jährigen Krieg. Also auch das, der ist grundsätzlich so ein positiver, optimistischer Mensch gewesen. Also als Philosoph, als Wissenschaftler und hat diese Dinge alle ganzheitlich zusammengebracht. Nicht getrennt in das ist erst Philosoph, nein, oder erst Wissenschaftler, sondern das ist eins. Für den Mann war das eine Einheit. Mhm. Ja? Während eben dann diese Newtonschen Geschichten, wie sich dann vor allem dann danach entwickelt hat, halt dann all diese Sachen gemacht haben wie empirisch, es geht nur um Datenerhebung, es geht immer nur um Materialismus, Positivismus, also alles muss immer bewiesen werden. Ja, wenn es nicht bewiesen ist, dann akzeptiert man sich. Das ist wie, wir haben da schon mal drüber gesprochen, über die Geschichte mit Pons und Fleischmann. Genau. Die, was so fälschlicherweise Cold Fusion genannt wird, kalte Fusion, aber was er das wohl nicht ist, weil der Begriff ist ja schon was das Phänomen kaputt macht. Das ist genau das Gleiche. Deren Experiment hat halt nur, wenn du es 10-mal gemacht hast, 10-mal exakt die gleiche Versuchsanordnung aufgebaut hast, hat es halt 2-mal funktioniert und 8-mal nicht. Keine Wissenschaft mehr. Das ist Charlatanerie. aber zweimal hat es funktioniert, weißt du? Aber das ist eben diese, was auf diese damalige Zeit zurückgeht, eben Positivismus muss bewiesen werden. Wenn du es nicht reproduzieren kannst, ist es keine Wissenschaft. Hm. Und was hat uns das alles ferngehalten? Diese Denkweise. Aber immer nur auf das Reduktionismus nehmen, also auf die kleinsten Teile, dieses ganze zerlegen und nicht die Dinge ganzheitlich sehen. So. Leibniz hat so den Weg gezeigt, lass uns doch ganzheitlich das machen. Wissenschaft, Philosophie, Spiritualität, deine eigenen Erfahrungen, auch deine Intuition, auch all das gehört zusammen so. Wird seine Sachen gelehrt, sicherlich an seiner Universität oder nein, sowas. Nein, gar nicht. Nein, das ist ja das. Ich meine, das was auch an sein, der hat Universitäten in Hannover unter seinem Namen und seine. Naja, die mathematischen Dinge schon. Also ja, aber so, das westliche die Philosophie. Nein, die ganzen Philosophien eben nicht. Das ist ja, die kennt auch niemand so sehr. Die waren damals zu seinen Lebzeiten, galt Leibniz wirklich auch schon, also zu Lebzeiten galt er als Superhirn. Ja, der stand in Briefkontakt mit tausend Gelehrten in ganz Europa, der konnte mehrere Sprachen, der hat auf Latein Briefe geschrieben und so und auf Französisch und was auch immer, Deutsch. Ja, ja, also der war in seiner Zeit war der riesengroß, aber nachdem der dann gestorben ist, hat man dann eben diese ganze Philosophiegebäude, was er geliefert hat, was so eine Grundlage ist für die moderne Wissenschaft, das hat man eben weggedrängt und hat eben diese Newton da ins Zentrum gesetzt. Und da geht es halt dann eben darum, habe ich schon gesagt, Newton hat das eben getrennt. Wissenschaft von allem Metaphysischen. Ja? Das ist eine Trennung, das gehört nicht mehr zusammen. Und das Metaphysische wird abgeschoben in die Geheimgesellschaften. Ja? Und noch ein interessantes Ding. Weißt du, wer da so am Start war, wer auch eben das so forciert hat, dass die Wissenschaft in diese Richtung geht, wer auch Newton so und Voltaire so gepusht hat? Und da sind wir wieder bei den guten alten Venezianern. Venezianische Banker, die damals das auch immer noch naja, vielleicht kein Monopol, aber halt herausragende Stellung hatten, was Medien angeht, Verbreitung, Geschäftsdruck. Die haben, die Venezianer, die haben ihre eigenen Connections gehabt in England und die haben Einfluss genommen, dass eben diese Newton'sche Weg, dass das die neue Wissenschaft wird, wow, ja, dass der Leibniz halt wegkommt. Was hast du gesagt vorher, als du erwähnt hast, dass diese Leibniz auf dem Hof gewohnt hat von wie hieß die nochmal? Das klang aus Haus Hannover. Ja, die sind danach dann sind es dann die englischen Könige geworden. Aber die haben den Leibniz daneben auch nicht mehr hochgehalten. Der Leibniz hatte zu Lebzeiten die meiste Zeit da bei Hofe gute Fürsprecher, da die Königin so und so, jetzt weiß ich ihren Namen nicht mehr, war ganz großer Fan von Leibniz und so. Aber als die Königin gestorben ist, die dann danach gekommen sind, die haben dann auch den Leibniz nicht mehr so hochgehalten. Und auch tatsächlich dann weitere deutsche Philosophen, es kamen ja ganz viele dann, was Hegel und so weiter, die haben sich dann auch mehr und mehr alle von Leibniz distanziert. So. Man hat sich halt dann dem Mainstream sozusagen angeschlossen. Der Mainstream, der aus England, Frankreich etabliert wurde. Hm. Und hinter dieser Etablierung standen auch tatsächlich venezianische Sponsoren, die das auch so angeschoben haben. Leibniz, wir haben da schon drüber gesprochen öfter, über diese ganzen Royal Academies, ja, die wirklich die Richtung steuern, wo Wissenschaft hingeht. Hm. Newton war sozusagen der Mitbegründer der British, weiß ich nicht, ob es British hieß, Royal Academy. Leibniz war der Erste, der königlichen, was preußisch, weiß ich gar nicht, aber eine von diesen Wissenschaftsakademien, ne? Da hat es angefangen, da wurden die gegründet. Und da gab es eben diese Unterschiede und die Venezianer haben halt eher so diese andere Geschichte gepusht. Mhm. Und das geht ja bis zum heutigen Tag. Die ganze Philosophieentwicklung geht bis zum heutigen Tag in diese Richtung. Und das sind immer noch diese Royal Academies und so, die halt die Richtung vorgeben, in was wird geforscht, wo gehen Budgets hin, was ist überhaupt Wissenschaft und was wird wie eben sowas wie Ponce und Fleischmann, wo wird dann ganz schnell der Stempel drauf gedrückt, das sind Parias, das sind Outlaws. Das ist im Grunde genommen. Und das sage nicht nur ich. Im Grunde genommen ist das wie in der Kirche, wie man mit Heretikern oder Ketzern umgegangen ist. Es ist wie eine Art Inquisition. Ja. Ja. Und später hier bei Ponce und Fleischmann haben wir es ja direkt gesehen, dieses Inquisitionstribunal, was dann dieser infame Dr. Stephen Jones anführt, der dann heutzutage hier einer von den Flaggschiffen ist in der 9-11 Truther-Bewegung, weißt du? Dr. Stephen Jones. Mhm. Gatekeeper. Ja. Damals schon. Das ist Inquisition, wie sie da Ponce und Fleischmann und deren ganze Idee, die wirklich unsere Welt hätte auch verändern können. Einfach so Abstimmung, zack, keine Wissenschaft, Charlatanerie, weg mit euch. Tja. Weil es halt nur 2 von 10 funktioniert. Anstatt dass man nachforscht, warum funktioniert es nur 2? Wie können wir das irgendwie verändern, dass wir das besser verstehen? Das euer After, ja. Vielleicht hängt es ja auch mit uns selber zusammen. Weißt du, ich meine, alles ist möglich. Wir sprechen manchmal auch über Dinge wie Alchemie oder so. Wir wissen ja gar nicht alles, in welcher Wechselwirkung auch unser Geist zu den Phänomenen, zu den ganzen materiellen Phänomenen stehen. Hm. Wir wissen nicht, was weiß ich, ob tellurische Energien, irgendwelche Leylines oder sowas, ob die nicht auch Einfluss nehmen auf gewisse Technologien. Was weiß ich, wenn du Wetter manipulierst, wir wissen ja nicht, wie es gemacht wird. Wir wissen es nicht. Oder die Geschichten da bei 9-11, wir wissen nicht, welche Parameter da alles noch mit einfließen, so in diese Art von Wissenschaft und Technologie auch. Hm. Vielleicht ist es auch, was weiß ich, magische Technologie oder sowas. Also die Dinge eben zusammenbringen. Unsere, das, was wir Schafe so vorgesetzt bekommen, ist immer eine totale Trennung von Materie und dem ganzen Geistigen, Spirituellen. Das spielt keine Rolle. Das lässt man dann fürs Volk in der Kirche und für die Eliten packt man das in die Logen rein. Ne? Ja. Da können die sich damit sowas beschäftigen. Ja. Aber an der Universität ist blanker Materialismus, blanke Empirie, immer Positivismus, Reduktionismus, letzten Endes Pessimismus. Während Leibniz hat genau das Gegenteil gebracht. Und das ist der Spirit, den wir heute brauchen. Und ich sag dir, Alex, was wir hier die ganze Zeit machen, in dieser Show, schon so lang, das ist im Grunde genommen auch in Tune mit Leibniz. Der wäre doch stolz auf uns gewesen. Ja, der würde sagen, well done, boys. Ja, und es ist nicht so, dass wir so gehen, wir sind Schüler von Leibniz und deswegen machen wir das so, sondern wir machen das so und wenn wir uns mit Leibniz beschäftigen, dann denken wir, hey, das ist ungefähr, was wir machen. Ja, natürlich. Wir reden auch immer davon, Einheit in Vielfalt. Das bedeutet auch, dass jeder einzelne Mensch, jeder von euch da draußen, kann sich selber Gedanken machen, kann selber in sich nach Wahrheiten suchen. Ja. Und weil er sagt, jeder trägt ist was Beseeltes. Jeder trägt diesen Funken. Er spricht dann von der Monadenlehre, aber das führt jetzt echt zu weit. Wir führen zu einem Philosophieseminar oder so. Aber er sagt halt, es ist alles verbunden miteinander. Und es ist aber vielfältig. Und jeder von uns kann diesen Weg gehen. Und der Weg macht auch Sinn. Es macht Sinn, sich seinen Geist frei zu machen. Und das ist auch noch vielleicht ein ganz großes Ding. Das ist vielleicht mit das Letzte dann hier zu Leibniz. Leibniz hat auch sowas gesagt, ich weiß nicht, wortwörtliches Zitat, er hat sowas gesagt wie: Weisheit ist ein Weg zur Glückseligkeit. Und das ist, um was es eigentlich geht. Denn was es eigentlich geht, was wirklich tatsächlich der wahrste, tiefste, eigentliche Sinn des Lebens ist: Wir leben. Warum genau, wissen wir nicht. Wir wissen nicht genau, wie wir hergekommen sind. Wir wissen nicht genau, wo der Ursprung der Menschen ist. Das wissen wir alles nicht. Aber wir leben hier. Jetzt sind wir da und jetzt lass uns schauen, dass wir glücklich werden. Dass wir diese paar Jahrzehnte, die wir auf der Erde rumwandeln, dass wir da eine gute Zeit haben. Hm. Das ist wirklich der Kern, um was es geht. Das ist was geht bei allen Religionen, Buddhismus und so weiter. Das ist, um was geht. Wie kannst du eigentlich glücklich sein? Und Leibniz sagt, wenn wir unseren Geist befreien, wenn du sozusagen auch gnostisch bist, wenn du dich entfaltest, wenn du dich mit Schönen beschäftigst und so, dann ist es ein Weg zum Glücklichsein. Und dem schließe ich mich völlig an. Warum beschäftigen wir uns die ganze Zeit mit solchen Themen? Alex, warum machen wir uns mit all den Dingen Kopf? Weil wir dann, wenn du das machst, entwickelst du eine gewisse Gelassenheit. Ja. Eine gewisse Gelassenheit, mit der du das Leben ansiehst. Wenn du Dinge mehr verstehst, mehr größere Zusammenhänge verstehst. Wenn du es vielleicht sogar schaffst, diese große Harmonie zu erkennen. Selbst in schweren Zeiten, so einer wie Leibniz, der direkt, da gab es Pest und 30er Krieg und so. Wenn der es schafft, da seinen Geist so zu befreien, dass er echt das große Ganze sieht und die Harmonie und die Schönheit, dann können wir das auch. Und das macht das Leben leichter. Und nur deshalb machen wir es. Nicht, weil man dann super schlau ist, so wie Dr. Faustus und wir haben dann ganz viel Wissen gesammelt, sondern wir machen es, weil uns das Ganze gelassener macht, weil es uns lockerer macht. Tja, also Frank, ich habe mal was gelernt heute, also von diese Gottfried Wilhelm Leibniz, das wusste ich nicht und ich meine, das hat mich auf jeden Fall inspiriert, mal ein paar Sachen von ihm ein bisschen weiterhin mal hineinzuschauen. Wir sollten an solche Leute erinnern. Ja, das, ja, sind, ja, auch, das sind unsere Vorfahren. Das ist, und ich meine, die waren in schweren Zeiten, hat der gelebt. Und der hat diese Philosophie von Freiheit, von Schönheit, von Optimismus gegeben. Ja. Wir können diese Welt besser machen. Ja. Wir Menschen können es machen. Jeder von uns kann sein eigenes Leben, wir können wachsen so. Ja. Und wir sind eben nicht nur Schafe, die dumm gehalten werden, weißt du? So die halt, du musst nichts wissen, so du renn du nur. Ja. So diese ganze Hamsterrad-Denkweise. Ja, so. Und Wissenschaft konzentriert sich darauf, wie kannst du noch schneller durchs Hamsterrad rennen? Während Leibniz mal sagen würde, ey, check mal aus und schau mal aufs große Ganze so. Ja. Erkenn diese Schönheit. Ja. Ja. Absolut, ja, sehr geil, sehr geil. Naja, auf jeden Fall, Frank, bevor wir mal zum großen Thema mal einsteigen, sage ich mal oder schlage ich mal vor, wir machen mal eine kleine Musikpause. Was soll man machen? Ja, genau, wir holen mal ein bisschen Kaffee nach, mal Pinkelpause hier in der Haus. Und ich sage das, wir kommen mal gleich zurück. Wir haben 21.25 Uhr an diesem 16. Novembertag 2016 und du bist eingetuned zu Radio Emergency in the Amok Alex and Frank Stoner Show. Und ja, Mittwochabend wieder am Start und gleich kommen wir zurück mit einem nicht so schönen Thema. Aber es muss mal dort draußen und da sind ein paar neue Erkenntnisse mal dazu gekommen. Und das müssen wir mal mit euch teilen. Und ihr müsst mal davon wissen. So,